Deutschlandfunk. Corso. ARD und ZDF haben einige Versuche hinter sich, die Jugend vor den Fernseher zu holen, sogar mit Spartenkanälen wie ZDF Kultur und 1+. Beide werden heute Nacht abgeschaltet. Und dafür kommt der Jugendkanal, der gar kein Kanal ist, sondern ein Online-Content-Netzwerk. Geisterte bisher unter dem Arbeitstitel Junges Angebot von ARD und ZDF herum, gern skeptisch bespöttelt, weil die 14- bis 29-Jährigen doch eh nur YouTube gucken und überhaupt öffentlich-rechtlich und jung, abwarten. Das Angebot heißt seit gestern offiziell knapp und prägnant Funk. Und weil das angestrebte Publikum ja tatsächlich im Netz zu Hause ist, erreicht man Funk nicht mit der Fernbedienung, sondern nur auf Facebook, YouTube, Snapchat oder funk.net. Ina Plotroch hat sich für Corso durch die 40 Formate geklickt, die ab morgen laufen und gestern vorgestellt wurden. Herzlich willkommen, liebe Facebook-Community, zu diesem fantastischen Live-Video. Das Internet ist vorbei, jetzt kommt Funk. Not Funk, it's Funk. Es gibt keinen eigenen Kanal, keinen Sender, sondern es ist mehr oder weniger so ein YouTube-Netzwerk. Das ist alles außer Fernsehen, das ist richtig. Florian Hager, 40 Jahre, Geschäftsführer von Funk, dem neuen Jugendkanal von ARD und ZDF, der kein Kanal ist. Wir haben jetzt den Begriff Content-Netzwerk für uns verwendet. Doch so ganz ist das mit dem Fernsehen noch nicht vergessen. Ist völlig egal. Wir sind live auf Facebook und auf YouTube. Wir brauchen eure Meinung und euren Input. Wie war der Tatort? Das finden wir heute Abend schon raus. Mit der Tatort-Show ab 21.47 Uhr oder einem anderen TV-Klassiker. Ich bin Pauline und ich zeige euch, wie man gesundes und leckeres Essen einfach zu Hause nachkochen kann. In einer Minute und 30 Sekunden ist der Smoothie oder der Wassermelonsalat fertig. Kochshow im Internet-Tempo. Living the Healthy Choice ist eins von 40 Formaten. Zeitgeist, Games, Star-Gossip, investigative Reportagen, Snapchat-Show. Wir versuchen unser Angebot in drei inhaltliche Teile zu unterteilen. Ein Bereich ist informieren und orientieren. Und der andere Bereich ist aber auch die Unterhaltung. Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Gute Arbeit. Das ist die neue Morningshow mit mir, Katja Gerz. Und mir, Florentin Will. Den man als Beefträger aus Böhmermanns Neo-Magazin Royal kennen kann. Gute Arbeit ist das neue Format von der Bild- und Tonfabrik in Köln, die auch das Neo-Magazin produziert. Gute Arbeit macht Comedy. Gute Arbeit Originals macht Comedy. Mit Pokémon Go Typen aufreißen klingt komisch, kann aber klappen. Mit ziemlich viel Meta-Internet-Ironie. Ich bin 22 Jahre alt geworden. Stefan Tietze schreibt die Sketche. Ich war der Einzige aus der Zielgruppe jetzt für Funk. Und dann ja, war klar, ich bin derjenige, der rübergeht, um das junge Angebot mitzumachen. Und was ist nun anders als im Fernsehen? Wir haben halt kein krasses Medium wie das Fernsehen, was unsere Aufmerksamkeit generiert. Deswegen, glaube ich, brauchen wir reißerische Überschriften vor allem. Und halt so eine Länge, die sich, man sagt, das teilen wir jetzt mal gern. Das Format ist dann quasi das Video und all das, was um dieses Video herum passiert. Also die Postings drunter. Auf Facebook wird nicht einfach nur das YouTube-Video gepostet. Das passt nicht zur Facebook-Erzählweise. Anderes Netzwerk, andere Regeln. Deshalb einfach mal live sein nach der Pressekonferenz von Funk. Das heißt, ihr werdet jetzt in der nächsten Zeit erstmal wahnsinnig viele Artikel lesen, was für eine aufgesetzte Scheiße das war und wie möchte gern Jugendlich das alles war. Die Standardkritik nach fast jedem Versuch der Öffentlich-Rechtlichen, das junge Publikum anzusprechen. Doch von wegen möchte gern jung. Florian Hager hat viele Leute aus der Zielgruppe ins Produktionsboot geholt. Es gibt viele Sachen, die man jetzt schon geil fand. Juni 2016. Auf Facebook und YouTube beginnt ein neuer Kanal namens Bohemian Browser Ballet regelmäßig Videos zu veröffentlichen. Doch schon bald melden sich kritische Stimmen. Die zentrale Frage, wer steckt dahinter? Ganz bescheiden kann Funk nun sagen, wir stecken hinter diesen Internet-Satire-Videos aus dem Umfeld des Bloggers Schlecki Silberstein. Und tatsächlich, das Bohemian Browser Ballett ist Teil einer umfassenden Propaganda-Aktion der öffentlich-rechtlichen Systemmedien. In der YouTube-Welt werden Comedy-Formate wie dieses oder Themen, die über Gaming, Lifestyle, Schminke hinausgehen, bisher allerdings nicht so häufig angeklickt. Das versuchen wir natürlich zu verstärken und es wird für uns die Aufgabe sein, dass das auch ein größeres Publikum erreicht. Genau darin liegt die Stärke. YouTuber wie Raik Anders, der in Headlines aktuelle Nachrichten analysiert, hat durch Funk eine Chance, seine Clips professionell und ohne Werbedruck zu produzieren. Wir gehen ganz klar inhaltlich ran. Wir gehen auch nicht ran und kaufen uns YouTuber und pappen unser Logo drauf. Sondern entwickeln gemeinsam mit ihnen neue Formate. Le Floyd, Kelly Mrs. Vlog, die Datteltäter. Ein Nutzer kommentiert den Trailer auf YouTube. Hätten deutsche Produktionen die Qualität dieses Teasers, wäre die deutsche Fernsehlandschaft deutlich besser. Vielleicht werden die junge Zielgruppe und die Öffentlich-Rechtlichen dank Funk doch noch Freunde. Da bekommt dann der alte Slogan, bekannt aus Funk und Fernsehen, eine ganz neue Bedeutung. Auf funk.net gibt es schon eine Übersicht über die 40 Formate, zu denen auch Serien wie Fargo oder The Aliens gehören werden. Hier im Deutschlandfunk sprechen wir morgen ab 17.05 Uhr in der Sendung Markt und Medien noch ausführlicher mit Funk-Programmchef Florian Hager.